Bitteschön. Guten Morgen, ich bin Dr. Erbilen. Heute bin ich zuständige Ärztin für Sie. Ich würde gerne mit Ihnen das Anamnesegespräch durchführen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, gerne. Okay. Ich würde gerne zuerst ein paar personenbezogene Fragen stellen. Danach können wir über Ihre aktuellen Beschwerden besprechen. Alles in Ordnung? Ja. Wie heißen Sie bitte? Ich heiße Herd Gustav. Gustav ist mein Vorname. Herd ist der Nachname. Können Sie bitte Ihren Vor- und Nachnamen buchstabieren? Vorname Gustav, Gustav. Ja. Und der Nachname Herd, Herd. Okay. Vielen Dank. Wie alt sind Sie, Herr Hert? Ich bin 70 Jahre alt. Wann sind Sie genau geboren? Okay. Können Sie bitte Tag und Monaten 1. sagen? Mai. Okay. Okay. Wie groß sind Sie, Herr Halt? Ich bin ungefähr 1,79 groß. Wie viel wiegen Sie? 80 Kilo. Vielen Dank für den Informationen. Was für Beschwerden haben Sie? Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe so stechende Schmerzen in meiner Brust und Luftnot. Können Sie bitte ganz genau den Ort beschreiben? Den Schmerzort? Kann ich nicht hier. Okay. Sind die Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten? Die sind plötzlich aufgetreten. Plötzlich und sind die Schmerzen nur stehend oder auch dumpfend, ziehend? Können Sie ganz genau beschreiben? Ich kann das nicht genau beschreiben. Ich merke Okay. immer nur so, wie so ein Stechen. Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus? Ja, in die ganze Brust, so. Ganz gut. Ein bisschen in den Rücken. Okay, ist Ihnen irgendwelche Auslöser für diese Schmerzen aufgefallen? Nein. Okay, seit wann haben Sie diese Schmerzen? Seit gestern, also in der Nacht hat das angefangen und heute Morgen habe ich das gar nicht mehr ausgehalten. Deswegen hat meine Frau gesagt, hat den Rettungsdienst gerufen, hat meine Frau. So, okay, Sie sind mit Rettungswagen geliefert, ja? Genau. Haben Sie etwas dagegen eingenommen, zu Hause oder beim Rettungswagen? Ob der Rettungswagen mir was gegeben hat, weiß ich nicht. Ich habe eine Infusion im Rettungswagen bekommen. Ob der Okay. Notarzt mir was gegeben hat, weiß ich nicht. Kann ich Ihnen nicht sagen. Okay, Aber zu ich habe Hause? selber nicht eingenommen. Okay. So, sind diese Schmerzen erstmalig oder früher haben Sie ähnliche Beschwerden Nein, gehabt? ich habe das zum ersten Mal. Okay. Wie war die Schmerzen im Verlauf? Sind sie schlimmer geworden? Ja, da, klar, schlimmer geworden, ja. Ja, in der Nacht hat es So, angefangen. okay. Ich sag ja, und heute Morgen war es so schlimm, dass meine Frau den Rettungswagen gerufen hat. Genau. Ist Ihnen, ja, so jetzt können Sie bitte diese Schmerzintensität auf eine Schmerzskala beurteilen, wobei ein sehr leicht 10 unerträgbare Schmerzen entspricht. Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Was heißt Schmerzskala? Wie meinen Sie das? Ich habe das nicht verstanden. So, es gibt eine Skala von 1 bis 10. 1 ist sehr leicht, aber 10 unerträgbare Schmerzen sind. Ach so, 8 würde ich sagen. 8, okay. So, zuerst möchte ich Ihren, jetzt unterbreche diese Gespräch. Und ich möchte zuerst Ihre Vitalzeichen überprüfen und Sie werde ich an den Monitor schließen. Dann können An den wir Monitor, anschließen. an den oder an die? An den Monitor Doch, anschließen. Nicht anschließen. schließen, anschließen. Ja. Ja, anschließen, okay. Ja, jetzt alles wird überprüft. Jetzt wird alles überprüft. Können wir weiterführen? Ja, gerne. Okay. Ja, diese Beschwerden in Ruhe aufgetreten, oder? Ja, ich hab im Bett gelegen, ich habe geschlafen und ich konnte nicht schlafen, weil ich so starke Schmerzen dann Okay. hatte und auch so Luftnot. Ja, auf Luftnot, die beide ist in Ruhe aufgetreten sind. Okay. So, leiden Sie unter Herzrasen, Herzstolpern? Ich habe jetzt, seitdem ich diese Luftnot habe, auch Herzrasen, ja. Okay, so Ich merke das, habe. sagen wir mal so, ich merke, dass das Herz schneller wird. Okay, haben Sie Schweißausbrüche oder Kaltschweiß? Nein, aber mir geht's nicht gut. Okay. So, ist Ihnen schwindelig? Ein wenig, ja. Okay. Waren Sie schon mal ohnmächtig geworden? Ja. Oder schwarz vor Auge? Sind Sie schon mal ohnmächtig geworden? Sind Sie schon mal ohnmächtig Sind Sie geworden? schon mal? Ja, nein. Nein. Okay. Sie meinen jetzt, wenn es schlecht geht, oder? Die ganze Zeit. Was meinen Sie, wann ohnmächtig geworden? So seit gestern. Nein, nein, nein, nein. Okay. Ja. Ist Ihnen übel? Nein, Übelkeit habe ich nicht, aber mir geht es nicht gut. Ich fühle mich einfach nicht gut. Okay, haben Sie Fieber? Ja, die Schwester hat eben gemessen, ich habe kein Fieber. Okay, Sie haben Abgeschlagenheit, ja? Kann ich auch nicht sagen. Mir geht es einfach nicht gut. Ich fühle mich nicht gut jetzt. Okay. Ich habe Schmerzen, ich habe etwas Luftnot, mein Herz schlägt etwas schnell, ich fühle mich einfach nicht gut. So, ich werde auch Ihnen Schmerzmittel geben. Haben Sie Medikament Allergie? Medikamentenallergie? Ja, Medikamentenallergie. Ja, Penicillin. Penicillin, okay. So, ja. Okay, genau. So. Ich habe auch Schmerzmittel gegeben. Danke. Dann, Ich merke schon, dass es besser wird. okay. Und wie ist Ihr Appetit? Wie meinen Sie allgemein? Ich meine, jetzt geht es mir nicht gut, jetzt habe ich Allgemein. keinen Appetit. Ja, früher? Allgemein. Allgemein, ja, ich meine allgemein. Ja, allgemein habe ich kein Problem mit meinem Appetit. Okay, Naja, wissen Sie, es ist so, ich bin ja vor 2 Jahren operiert worden, da hatte ich Darmkrebs, ja, vor 2 Jahren. Darmkrebs. Und dann habe ich viel abgenommen. Und jetzt ist es so, dass ich wieder ganz normal wieder essen kann. Okay, wie viel Kilo abgenommen? Nach dem Operationen Ja. haben Sie nochmal zugenommen. Ja, So, habe ich ja. wieder zugenommen, Jetzt ja. Ihr Gewicht ist normal. Ja, stabil, meinen Sie. Ah, Jetzt ist stabil, mein Gewicht ja. stabil. Ja, ich Stabil, nehme nicht mehr. okay. Ja, ich habe sogar mehr, ich habe zugenommen wieder danach. Nach der Operation habe ich abgenommen, ne? Das war eine echt schwere Zeit, aber Ja, danach, es tut mir jetzt habe ich wieder leid. zugenommen. Jetzt geht es mir eigentlich, habe ich guten Appetit wieder seit 1,5 Jahren, seitdem ich operiert worden bin. Ja, alles klar, sehr gut. Wie ist Ihr Schlaf normalerweise? Normalerweise schlafe ich gut. Okay, Manchmal muss ich können. aufstehen ein paar Mal, weil ich auf die Toilette muss. Ein paar Wasser Mal. lassen. Okay. Zweimal, manchmal einmal, manchmal zweimal muss ich Wasser lassen in der Nacht. Okay, Aber können Sie? sonst Ah. Entschuldigung, bitte. einschlafen ist kein Problem. Okay, können Sie im Bett flach liegen oder brauchen Sie mehrere Kissen. Kissen? Nein, eigentlich bis jetzt habe ich gut geschlafen. Heute Nacht natürlich nicht, weil ich Luftnot hatte. Ja. Da habe ich fast gesessen im Bett, aber normalerweise habe ich keine Probleme. Normalerweise. Okay, ich verstehe. So, wie ist Ihr Stuhlverhältnis? Gibt es Durchfall oder Verstopfung? Also Ihr Stuhlverhältnis sagt man nicht, das heißt, Bükap nasıl? Ah, okay, so, ja. Stuhlverhalten, wie ist der Stuhl? Verhalten. Ja, aber Verhalten. da muss man sagen, genau, mein Stuhlverhalten. Wie meinen Sie das mit Stuhlverhalten? Haben Sie Durchfall oder Verstopfung? Ah, ja, seit der Darm-OP habe ich eher Durchfall. Ah, okay. Aber nicht so stark, immer wieder. Ich Dagegen nehme nehmen auch Sie was ein. etwas. Ja, ich nehme damit, weil, wissen Sie, das tut sonst weh. Ich bin ja operiert worden. Deswegen hat der Arzt Ja. gesagt, ich soll immer etwas nehmen, damit mein Stuhlgang weich ist. Okay, so. Movicol nehme ich ein. Zweimal, morgens und mittags. Movie Call. Okay. So, ich verstehe. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Nein, nein, das Okay, klappt ganz so. gut. Sehr gut, okay. Ist Ihnen Herzrhythmusstörung bekannt? Herzrhythmusstörungen? Eigentlich nicht. Okay, so ist Ihnen Beinödem aufgefallen? Beinödem? Mehrzahl Olunca immer sind Ihnen Beinödeme Sind aufgefallen? Ihnen. Oder sind Ihnen Herzrhythmusstörungen aufgefallen oder ist Ihnen eine Herzrhythmusstörung bekannt? Ist Ihnen eine Herzrhythmusstörung oder sind Ihnen Herzrhythmusstörungen allgemein bekannt oder sind Ihnen Beinödeme aufgefallen oder was auch egal. Also auf jeden Fall sind bei Mehrzahl, ne? Okay. Danke. Eigentlich nicht, aber wenn ich jetzt mal überlege. Das ist aber jetzt schon etwas her. Vor 4 Tagen hatte ich eine Schwellung am rechten Bein. Aber das ist dann weggegangen nach 2 Tagen. Ah, okay, rechten Bein. Okay, vor 4 Tagen haben Sie ungewöhnliche Verhalten, Ereignis So eine Verletzung oder lange Reise. Sie meinen, ob ich verreist bin, Ja. also lange, eine längere Reise gemacht habe vor einiger jetzt Ja. letzte Zeit. Die letzte Zeit meinen Sie jetzt, ne? Ja, genau. Nein, also ich habe keine längere Reise gemacht. Ich bin eigentlich Auch. eher zu Hause, so, ich fahre nicht viel weg. Keine Verletzungen gibt es auch, ja? Nein, eigentlich habe ich mich nicht verletzt. War damals Schmerzen am Bein, rechter Bein? In der Wade, ja, das hat sehr Ja. gespannt. Okay. Diese Beinödeme war erstmalig oder früher haben Sie schon mal gehabt? Aber. Naja, ich fand das schon ein bisschen komisch, weil das nur rechts war. Okay, ich verstehe. Ja. Jetzt, ich möchte ein paar Fragen über Ihre Vorgeschichte stellen, Herr Hert. Zu Ihrer Vorgeschichte, nicht über Ihre, nicht über Ihre. Ich möchte jetzt ein paar Fragen zu Ihrer Vorgeschichte stellen. Zu Ihrer, Oder okay. ich möchte noch etwas über Ihre Vorgeschichte wissen. Ich möchte etwas über Ihre Vorgeschichte wissen oder ich möchte ein paar Fragen zu Ihrer Vorgeschichte stellen. Okay. Okay. Ja, Danke. gerne. Haben Sie Zuckerkrankheit oder Bluthochdruck? Ach, Vorgeschichte, Sie meinen Vorerkrankungen. Ja. Was habe ich gesagt? Vorgeschichte. Ist nicht schlimm. Vorgeschichte Okay. heißt, ich habe gedacht, mit, also Vorgeschichte hätten Sie auch sagen können. Sie hätten sagen können, ich möchte ein Fragen zu Ihrer Vorgeschichte stellen, dann hätten Sie mich aber fragen müssen über meinen Darmkrebs. Das passt dann, das geht. Das ist die Vorgeschichte. Die Vorgeschichte ist ja, ich habe schon mal einen Darmkrebs gehabt. Sie meinen aber Vorerkrankungen, ne? Evet, ja. Okay. Vorerkrankungen, was meinen Sie damit? Also, ich nehme Movicol ein, meinen Sie Medikamente? Ja, Oder was meinen Sie? Zuckerkrankheit, Also, Zuckerkrankheit habe ich Blutdruck. nicht. Ich habe keine. Einen hohen Blutdruck habe ich auch nicht. Ich habe auch keine Zuckerkrankheit. Also Eigentlich habe ich nur, hab ich, war ich immer gesund, bis dieser blöde Darmkrebs gekommen ist. Und seitdem nehme ich eben. Wann haben Sie diese Kolonkarzinom-Diagnose gehabt? Wie meinen Sie? Wie meinen Ja, Sie? Ich weiß nicht, wie mein wann? Kolonkarzinom ist. Ah, ja, Darmkrebs, ich meine. Das war, das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Das war 2021 im November. Wissen Sie, da hatte ich auf einmal Blut im Stuhl. Das heißt, ich habe es gesehen, dass ich Blut hatte und ich hatte so ein bisschen Bauchschmerzen. Und dann hat mein Arzt gesagt, wir machen mal eine Darmspiegelung und dann haben die das gesehen und blöderweise haben die gesagt, dass das ein Darmkrebs ist und ich musste operiert werden. Aber die haben gesagt, ich habe Glück gehabt und es ist alles gut. Ach ja, freut mich. Okay, Und so, sehr gut. trotzdem, aber trotzdem habe ich Chemo gekriegt. Okay. Chemo Chemo gekriegt. und Operationen, ja, wird Genau. behandelt. Okay. Gehen Sie regelmäßig, wie ist Ihre Nachsorgeuntersuchung für Darmkrebs? So. Am Anfang bin ich alle 3 Monate bin ich zu meinem ins Krankenhaus, wo ich operiert worden bin. Und jetzt soll ich einmal im Jahr soll ich und ich war jetzt letztes Jahr war ich schon und dieses Jahr war ich auch schon. Okay, sehr gut. Okay. So, Sie nehmen, gibt es noch andere außer Movicol, andere Medikamente? Ich nehme eigentlich nur Movicol ein und ein paar Vitamine. Die hat meine Frau mir gekauft. Wissen Sie die an den Namen Medikamenten? Nein, das weiß ich nicht. Wissen Sie, meine Frau möchte einfach, dass ich wieder gesund werde. Die kauft mir ganz viel. Die kauft mir ganz viele Vitamine und so. Und ich nehme die einfach rein. Ich weiß nicht, wie die heißen. Okay, so wir können mit Ihrer Frau sprechen. So, hatten Sie nur Darmkrebsoperation oder gibt es noch etwas? Ich war eigentlich immer gesund. Ich habe nur die Darmkrebsoperation gehabt. Als Kind Okay. sind meine Mandeln, als Kind früher sind meine Mandeln rausgemacht worden. Ich überlege gerade. Nein. Ich Okay, hatte auch dann. mal einen, ja, ich hatte auch mal einen Sportunfall und da ist mir der Arm gebrochen worden. Da habe ich aber nur einen Gips gekriegt. Nein, also Operation hatte ich nur Darm und ja. Das andere, was ich Ihnen gesagt habe. Welcher Der linke Arm? Arm. Linke. Okay. So, Sie haben gesagt, dass Sie auf Penicillin allergisch sind. Gibt es noch andere allergische Substanz? Nein, nur Penicillin. Wie äußert sich diese Allergie? Diese Penicillinallergie. Genau. Oh, da habe ich mal Penicillin gekriegt im Krankenhaus. Und dann bin ich fast weg gewesen. Ich war vom Kreislauf her fast weg. Und dann haben die mir ganz viele Medikamente gegeben. Dann ging es mir wieder gut. Okay. So haben Sie Unverträglichkeiten? Nicht, dass ich wüsste. Okay. Ja, jetzt ich möchte ein paar Fragen über Ihre Gewohnheit stellen. Zu Ihrer Gewohnheit, oder? So rauchen Sie Man kann auch über Ihre hart Gewohnheit. Ja, über okay. Ihre. Zu Ihrem, ja. Ich möchte ein paar Fragen zu Ihren Gewohnheiten stellen. Doch, ja, richtig. Rauchen Sie? Ja, ich habe lange Jahre geraucht bis zu meiner Darm-OP, dann habe ich aufgehört. Okay, wie lange haben Sie Ungefähr geraucht? 30 Jahre. Okay, und wie viel Zigarette haben Sie damals geraucht pro Tag? Eine Packung. Okay. Ja, also trinken Sie Alkohol, Herr Hert? Seit meiner Darm-OP nicht mehr, aber vorher habe ich auch nur bei Gelegenheit, bei Feiern getrunken. Okay, was haben Sie getrunken? Weiß ich nicht. Das, was es gab. Okay. So, treiben Sie Sport regelmäßig? Ich hier söyleyeceğim. Wenn einer sagt, dass er nur bei Gelegenheit trinkt, ja, dann muss man sich fragen, was er getrunken hat. Das macht man nicht. Okay. Ja, Sport danke. habe ich früher, als junger Mann habe ich sehr viel Sport gemacht. Ich bin immer mitgelaufen, wenn es so Marathonläufe gab. So wissen Sie Oh, es, ne? wie Und ich schön. bin viel gejoggt, gelaufen. Ich habe viel Fitness gemacht. Aber seit jetzt im Alter Darm-OP mache ich nicht mehr viel. Ich laufe Ja. morgens immer mal noch, morgens, aber das war's. Okay, ich verstehe. Ja, so Sie sind verheiratet und haben Sie Kinder? Ja, ich habe vier Wie? Kinder. Vier Kinder. Wie? Vier. Okay, so Vier. sind Sie gesund? Meine Kinder sind gesund, ja. Ja, Gott sei Dank, gut. Genau, Gott sei Dank. Jetzt, Sie sind Rentner, Herr Hertz. So, früher, was haben Sie gemacht als beruflich? Früher, was ich beruflich gemacht habe. Ich bin Architekt. Okay. So, wie ist Ihr Impfstatus? Sind Sie gegen Kinderkrankheit und auch Corona geimpft? Ja. Ja, ganz normale Impfungen, die es in Deutschland gibt. Ne? Corona bin ich dreimal geimpft. Okay. Sehr gut. Oh, so, Sie haben, ja, haben Sie Stress im Alltag? Die Kinder sind schon alle aus dem Haus. Ich lebe mit meiner Frau zusammen. Wir lassen es uns gut gehen. Eigentlich habe ich keinen Stress. Okay. Ja, Wissen und Sie, seit der Darm-OP haben wir uns auch ein bisschen zurückgezogen vom Alltagsgeschäft. Wir machen nicht mehr viel, wir lassen es gut gehen. Eigentlich habe ich keinen Stress. ja, ich verstehe. So gut. Ja, gibt es wichtige Erkrankungen in Ihrer Familie, von denen ich wissen sollte? Ich meine, Ihre Eltern oder wenn es Geschwister gibt? Ich habe eine Schwester. Meine Schwester hat Bluthochdruck und Diabetes und Rheuma, aber sonst geht es ihr gut. Okay, so sind ja Ihre Eltern sind noch am Leben oder Nein, die sind schon längst verstorben? gestorben. Ja, ich verstehe. Okay, hatten Sie irgendwelche Nicht, dass Erkrankungen? ich wüsste. Nicht, dass ich wüsste. Okay. Ja, so halt, jetzt ich möchte ganz kurz zusammenfassend machen, wenn ich etwas falsch verstehen oder vergessen, bitte geben, korrigieren Sie mich. Okay? So, Sie haben seit gestern Abend sehr starke stechende Brustschmerzen mit Dyspnoe, mit Luftnot, und ist Ihnen keine Auslöser bekannt? Ihnen sind keine Auslöser bekannt. Ihnen sind keine Auslösungen bekannt, und diese Schmerzen bestehen im ganzen Brust und strahlen auch in den Rücken aus. Richtig. Ja, und Sie haben auch Herzrasen und auch Schwindeligkeit. Ja? Schwindelkeit gibt es nicht, nur Schwindel. Ah, Schwindelkeit ist kein deutsches Schwindel. Wort. Ja, Schwindel. Ihnen ist ein Beinödem vor 4 Tagen aufgefallen, aber zurzeit es gibt keine Ödeme, ja? Ja, Sie haben auch Durchfall nach dem Darmkrebsoperationen. Seit der Darmkrebsoperation ist besser, ne? Seitdem, ja. Ja, Ja, richtig. seitdem. So. Ist das ja alles? So, möchten Sie etwas noch hinzufügen oder fragen Sie an Das, was mich? Sie erzählt haben, war alles richtig. Okay. Okay, jetzt ich möchte, was mache ich alles erklären. Ich werde Ihnen auch Blut abnehmen und dann eine Herz-Ultraschall durchführen. Je nach Ergebnisse können wir vielleicht eine Herzkatheter durchführen. Okay. Ja, so. Jetzt Sie sind am Monitor. Ich komme gleich. Alles klar. Okay, so. Dankeschön. Haben Kolleginnen andere Fragen? Ja, Hustenauswurf und Reflux habe ich nicht gefragt, genau. Husten Ja. habe ich nicht. Keckmes, Entschuldigung. Ich komme zu Gott. Nein, Husten habe ich nicht. Ich habe keinen Husten. Haben Sie saures Aufstoßen oder Blähungen? Ist mir nicht aufgefallen. Sodbrennen auch? Nein, ist mir nicht aufgefallen. Okay. Başka soru yok galiba, değil mi? Evet. Etwas fragen? Hallo, etwas fragen? Ja, natürlich. Ist bei Ihnen am betroffenes Beine überwärmt oder etwas bekannt? Ob es, das ist ja wieder weg. Aber Sie meinen, ob ich damals eine Überwärmung gemerkt habe? Meinen Genau. Sie das? Ja. Nein, es war nicht warm, es war nur dick. Dick. Und zweite Frage. Bekommt die Hochlagerung zu Ihnen etwas Linderung damals? Bekommt die Hochlagerung Linderung, ist falsches Deutsch. Das geht nicht. Bekommt die Hochlagerung zu Ihnen? Geht nicht, das ist falsch. Aber ich habe verstanden, was Sie meinen. Ich sage das Richtige. Ich überlege gerade. Richtige Wort, welche Hat richtige Wort? die Hochlagerung eine Linderung gebracht, kann man sagen. Ja? Oder kam es zu einer Linderung, wenn Sie Ihr Bein hochgelagert haben? So, das geht. Okay? Ich habe damals ehrlich gesagt, ja, meine Beine versucht hochzulagern, aber es ist dadurch nicht besser gegangen. Es ist ganz plötzlich weggegangen. Danke. Okay, können wir anfangen, hocam, als Erstgespräch? Ja, können wir auch anfangen? Ja, bitte schön. Ja. Guten Morgen, Frau Oberärztin. Ich habe einen neuen Patienten aufgenommen, den ich Ihnen gerne vorstellen möchte. Hätten Sie kurz Zeit dafür? Ja, sehr gerne. Okay. Es geht um Gustav Hert. Er ist 70 Jahre alt und 1,79 Meter groß, 80 Kilogramm schwer. Herr Gustav Hert hat sich heute Morgen bei uns wegen seit gestern bestehende, plötzlich aufgetretene, stehende Angina pectoris vorgestellt. Ich würde nie sagen mit Angina pectoris, ich würde immer sagen Brustschmerzen. Brustschmerzen, okay. Ja. Angina pectoris ist immer ein bisschen typisch für Herz dann, ne? Ich würde lieber sagen mit Brustschmerzen vorgestellt. Okay, Brustschmerzen Kann man sagen, vorgestellt. können Sie sagen, auch Angina pectoris, aber ich würde immer allgemein alles sagen. Ich würde immer sagen mit Brustschmerzen oder Aber mit. der Patient hat seit diese sternal Brustschmerzen. Sternal sagt man auch nicht, wir sagen immer retrosternale Schmerzen. Retrosternal. Ja, Kann man auch sagen, ne? Also Brustschmerzen oder retrosternale Schmerzen kann man alles sagen, ne? Retrosternales Druckgefühl, retrosternale Schmerzen. Also Angina pectoris ist immer so mehr so, wir haben den Verdacht, dass es irgendwas in die Richtung KHK gehen könnte, ne? Dann legen Sie sich schon sehr fest. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, ich verstehe. Okay. Okay. Der Patient berichtete, dass die Schmerzen in der ganzen Brust und auch in den Rücken ausstrahlen würde. Brust oder diffüs Thorax, hocam. Bitte? Sie haben gesagt, nicht nur Brust, sondern Ja. auch Thorax, alle. Aber das ist doch dasselbe. Brust und Thorax. Also, das ist ja kein Unterschied. Brust und Thorax ist ja dasselbe. Selber? Brust ist das, was der Patient versteht. Thorax ist einfach Fachbegriff. Okay. Kann man beides sagen. Okay. Der Patient erwähnt, dass diese Beschwerden sind erste Episode. Und alle Beschwerden waren im Ruhe aufgetreten. Waren aufgetreten oder hocam? Sagen. Ja, sie erzählt ja jetzt, ne? Ne, sie erzählt ja jetzt in Vergangenheit. Jetzt kann sie das sagen. Die Beschwerden waren in Ruhe aufgetreten. Sind Kann aufgetreten sie. oder ist aufgetreten? Oder Ist sagen. aufgetreten, ist mehr geht nicht, würde ich nicht sagen. Sind Sein vielleicht. sind Ja, seien kann aufgetreten. sie sagen oder waren kann sie auch sagen. Geht beides, ne? Sie war ja nicht dabei. Sie hat es ja nur gehört. Okay. Ja. Die Schmerzen hätten sich im Verlauf der Zeit schlimmer geworden Nein, nein, stopp. und verschlimmert. Ja, Hätten hätten sich sich. im Verlauf der Zeit verschlimmert und der Patient mit dem Rettungswagen im Krankenhaus geliefert. Als Begleitsymptome klagte er über Tachykardie, Vertigo und Dyspne. Die vegetative Anamnese sei unauffällig bis auf Nykturie und Durchfall. In Tabii eine der Frage, dyspne Begleitsymptome mi oder Hautbeschwerden mi? Hautbeschwerden. Welche? Dyspne und Brustschmerzen. Begleitsymptomen oder ja, vegetative Anamnese. Ya işten ki Mesela şey. Dişmerzen seien sich verschlimmern oder verschlimmert, weil es ist Plural. Seien sich geht gar nicht. Hätten sie, hätten sich. Hätten sich verschlimmert. Sie hat es schon Ja. richtig gesagt. Aha, Die okay. Dişmerzen hätten sich verschlimmert Schmerzen. oder verschlimmert, weil Dişmerzen ist Plural. Nein, Hat die Schmerzen hätten sich verschlimmert. Verschlimmert. Verschlimmert. Ah, okay, danke schön, danke. Ja, Verb 2, Ja, okay. ach, ich weiß, was Sie meinen. Nein, nicht Plural. Man muss sagen, hätten sich verschlimmert. Verschlimmert bleibt verschlimmert. Ja. Wenn man so sagt, ne? Also die Schmerzen hätten sich verschlimmert. Ja, so. So ist richtig. Hier ist, ja, könnte ich keine Kistik. Okay. Die Frage nach Schweißausbrüche bei Nausea und Emesis wurde verneint, Husten auch. So in der Vorerkrankungen hat er Kolonkarzinom gelitten. Er habe Bir şey söyleyebilir des miyim? Darf ich was sagen? ja. Entschuldigung. Es war bis Ben jetzt de gülümsün. alles bis jetzt war sehr gut. Das Deutsch ist gut, also alles gut. Aber man sagt nicht, er hätte an einem Darmkarzinom gelitten. Das ist so So. wie, er hätte, das sagt man nicht. Wie soll ich das sagen? Das Leider ist Melissa. Das sagt man nicht. Ankolonkarzinom kann man Das sagen. ja, das ja, Okay. genau. Und man leider an Kolonkarzinom sagt man jetzt auch nicht, weil es ist vorbei. Er habe gelitten, sagt man dann auch nicht. Sagen Sie einfach, wenn er zum Beispiel jetzt Folgen hätte vom Darmkarzinom, ja, wenn das noch weitergeht, dann leidet er darunter, ja. So deswegen, Es ist ja vorbei. So. An Vorerkrankungen hatte er ein Darmkarzinom, Hatte fertig. er. Okay. Ist vorbei, es ist vorbei. Ne? Er leide heißt, er hat es immer noch, hat er ja nicht Ja, mehr. Ne? genau. So. Die erste Diagnose war in 2021 für Kolonkarzinom und das wurde mit Chemotherapie und Operationen behandelt. Er regelmäßig nach Sorgeuntersuchung. Und Nachsorgeuntersuchung. Sehr Von, gut. ja. Und es wurde beim Patient eine Tonsillektomie als Kind durchgeführt Nein, worden und durchgeführt. Wurde durchgeführt durchgeführt. worden, geht nicht. Ja, sehr gut, genau. Durchgeführt. Ich bin Und moderiert hocam. er hatte auch einen Sportunfall. Damals sein linker Arm ist verletzt, aber Nein, nur nein. Damals ist verletzt, geht nicht. Damals ist damals. Vergangenheit. Ja. Damals, entweder so wie Sie das immer sagen, ne, im FSB, damals sei sein linker Arm verletzt gewesen, ja, oder Verletzt gewesen. damals war sein linker Arm verletzt gewesen oder verletzt worden. Ich sage das ja immer anders. Ihr sagt das ja immer anders im FSB. Ihr sagt ja immer, damals sei sein Arm verletzt gewesen, so, ne? Okay, sein. Okay. Verletzt gewesen und mit Gips Versorgt behandelt worden. worden. Ja, oder behandelt worden. Sehr gut. Er ist allergisch auf Penicillin. Wissen Sie, was Sie noch sagen können? Ich will nur was sagen für später. Wenn er nicht operiert wurde an irgendetwas oder was gemacht wird, dann können Sie auch sagen, Konservativ. genau, konservative Therapie. Können Sie sagen, müssen Sie, das war auch gut. Ne? Sie können auch sagen, es ist mit Gips versorgt worden. Okay, so die Allergie äußert sich mit Synkop oder Kreislaufabfall. Wie können wir das Also sagen? man Oder muss sagen, Angioödem? er hat eine Penicillinallergie und laut Patient mit schwerer Kreislaufreaktion. Also ne, er hat ja, also wenn einer bewusstlos wird, wenn er auf Allergie reagiert, dann hat er schon eine Kreislaufreaktion, dann ist das schon ein anaphylaktischer Schock. Ne? Und dann kann man sagen, mit schwerer Kreislaufreaktion. Also das heißt, also er hat eine richtige Penicillinallergie. Ne? Also er sagt jetzt so ein bisschen hier und ein bisschen jucken. Nein, er hat richtig Kreislauf reagiert, er hat Medikamente gebraucht. Also würde ich sagen, der Patient sagt, oder der Patient beschreibt einen, sagt, er hat eine Penicillinallergie und mit schwerer Kreislaufreaktion. Also der Patient, ich wollte eigentlich damit einen schweren anaphylaktischen Schock beschreiben, ne? Okay. Also Kreislaufreaktion reicht. So, es sind keine Unverträglichkeiten bekannt. Habe seit vor 2 Jahren mit dem Rauchen aufgehört, aber davor gibt er raucht 30 Nein, Päckchen Zigaretten. davor habe Davor er 30 aber Jahre lang geraucht oder davor gibt er an, 30 Päckchen geraucht zu haben oder so. Sowas kann man ja auch sagen, ne? Glaube ich. 30 Packiers oder Packungsjahrs, Päckjes. welches? Wir sagen immer Päckjes. Packiers. 30 Päckjes sagen wir immer. Trinke Alkohol zurzeit nie nicht. Und vor der Kolonoperationen habe er gelegentlich getrunken. Seitdem Operation treibe er leider nicht regelmäßig Sport, aber früher er war sehr sportlich. Er ist Wenn verheiratet Sie und sagen, früher war er sehr sportlich, heißt das, Sie kennen den Patienten. Früher war er sehr sportlich. Nein. Früher sei er sehr sportlich gewesen. Ne? Wir wissen das ja nicht. Er sagt das ja. Ja. Er ist verheiratet und habe vier Kinder, die gesund sind. Er ist zurzeit Rentner. Früher habe er als Architekt gearbeitet. Sein Impfstatus sei vollständig. Die Reiseanamnese sei unauffällig und Sei oder ist, das wissen Sie ja jetzt. Das müssen Sie jetzt sagen, Jane. Ja, oder ist egal, kann man seine Reiseanamnese ist unauffällig. Sie müssen jetzt sagen, ist unauffällig. Weil Sie haben ja gefragt und er sagt ja so und so, ich bin nicht verreist, dann müssen Sie sagen, seine Reiseanamnese ist unauffällig. Ich weiß nicht, ob man. Ist egal, das sind Kleinigkeiten. Ist egal. Das ist nicht prüfungsrelevant. Ist nicht prüfungsrelevant. Das ist egal. Deswegen fallen Sie nicht in der Prüfung durch. An der Familienanamnese ergab sich seine Schwester habe Was arterielle nochmal? Hämatom. Nur das nochmal? Bis jetzt war alles gut, aber dieser Satz war nicht gut. Okay, an der In der. Familienanamnese in der Familienanamnese ergab sich eine arterielle Hypertonie, Diabetes mellitus und Das hört sich auch nicht rheumatische gut an. In der Familienanamnese haben Sie gesagt, ne? Gibt es, ergibt sich nicht, gibt es, kann man sagen. In der Familienanamnese gibt es eine arterielle Hypertonie, bla bla, so, ne? Aber ergibt sich heißt, bu söylediklerimizden dolayı bu anlamında gibi yani. Fanden Gibt Sie in der es Familienanamnese zusammen? ergab Fanden Sie? 5, das Punkt Punkt oder in der Familienanamnese gibt es. Gibt es, finde ich besser. Ja. Oder? Was sagen die? Was steht da? Was muss man denn sagen in der Prüfung? Ja. Ergab sich hört sich nicht gut an. Aber in der Ich würde das als Arzt würde ich das nie sagen. Aus der Familienanamnese ergibt sich, kann man sagen. Aber nicht in der Familienanamnese ergibt sich. Aus der Familienanamnese ergibt sich. Yani das heißt aus der Familienanamnese. Yani yaptığım anamnez ortaya çıkıyor ki o zaman ergibt sich kann man sagen. Ja? In der deyince muss man sagen, gibt es. Aber aus der Familienanamnese ergibt sich eine, das geht, okay, stimmt, kann man sagen. Bei der Bu arada her Schwester. söylediğimde doğru olmak zorunda değil. Die beiden Eltern verstorben, aber der Patient weiß nicht, woran sie verstorben sind. Todesursache. Todesursache ist unklar. So, alle anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine Myokard-Infarkt hin. Warum? Als ja, so die typische, nicht so typische, aber Brustschmerzen und Dyspne oder so, pulmonar Was Embolie spricht? würde sagen. Ich würde sagen, pulmonar Embolie. Also jetzt müssen Sie sich entscheiden. Sie können jetzt nicht sagen, die Anamnese spricht für und dann sage, Ja. Embolie, also Sie müssen sich vorher schon entscheiden. In der Prüfung geht Ja, das nicht. ins. Deswegen habe ich gesagt, wenn man zur Diagnose kommt, niemals, never, ever festlegen und von vornherein sagen, das ist ein Herzinfarkt. Das ist nie gut. Das hören die Prüfer nie gerne. Ja? Man kann sagen, das Ganze, es könnte sich hierbei, ne, weil, und immer erklären, ne, weil der Patient retrosternale Schmerzen mit Ausstrahlung in den Rücken angibt und Luftnot hat. Und dann können Sie sagen, und wegen der Raucheranamnese, Nikotin als Risikofaktor. Aber das ist das Einzige, ne, was als Risikofaktor. Er hat keine arterielle Hypertonie, er hat kein Diabetes und es ist jetzt nicht viel. Und dann würde ich sagen, könnte es sich hierbei um eine KHK handeln, ja, oder ein Ja. Myokardinfarkt, ne, oder Akut-Koronarsyndrom. Hört sich noch besser an, ja. Und dann können Sie sagen, es könnte sich hierbei aber auch um eine Lungenembolie handeln. Bitte sagt das so. Glaubt mir, das ist besser in der Prüfung, als wenn man sagt, das ist ein Herzinfarkt. Dann sagt der Prüfer, lieber sagen, es könnte sich hierbei. Nochmal, wir gehen nochmal von vorne. Also, was denken Sie, was das für eine Diagnose ist? Ja, es könnte ein Akut-Koronarsyndrom Ja. sein. Dafür sprechen ja, retrosternale Schmerzen mit Ausstrahlung in den Rücken und Brust und mit Dyspnoe. Und was noch? Was spricht noch dafür? Und Nikotinabusus Über längere Jahre, ne? über längere Jahre, Genau. Also wenn er jetzt ja. ein Jahr geraucht hat, aber 30 Jahre ist schon ein Wort, ne? Okay. Ja, als Ja, Differentialdiagnose das hört sich doch schon viel besser an. Genau so macht man das als Differentialdiagnose, ja. käme eine Lungenembolie In Frage. und in Frage Deme in Frage oder kommen in Frage? kommen. Kommt eine Lungenembolie in Frage, käme in Frage, Kommt, ja. beides gut. Ja, kommt auch gut, kann man beides sagen. KHK'yı burada söyleyebilir miyiz şimdi? Hani akut koroner sendrom dedik Ich ya, verstehe das şeyde. nicht. Ya Warum? Jetzt müssen Sie erstmal begründen. Jetzt müssen Sie erstmal begründen, warum eine Lungenembolie in Frage kommt. Okay. Der Patient hat vor 4 Tagen Für eine Lungenembolie, spricht. für einen Lungenembolie spricht ein Beinödem Nicht vor Beinödem. Sagen Sie nicht Beinödem. Wenn man eine Schwellung, es ist erstmal nur eine Schwellung, ob das ein Ödem ist, ob das eine Thrombose ist, ob das ein Erysipel ist, das wissen wir ja alles nicht. Erstmal ist das Bein geschwollen. Ja? Dafür spricht die Beinschwellung erstmal. Sadece bir şişlik var önce. O şişliğin ödem olup olmadığını bilmiyoruz ki daha. Hastanın dediğini sadece görüyoruz. Also, dafür spricht die Beinschwellung vor 4 Tagen. Sehr gut, genau. Warum? Warum? Es könnte doch auch ein Ödem sein. Wieso denken Sie, dass das eine Thrombose sein könnte? es ja aber zurzeit gibt es keine Ödeme. Eine schmerzhaftige Schwellung hat er vor Hatte vier er. Er Tagen. hat eine Hatte schmerzhafte er. Schwellung hatte er Ja. vor vier Hat Tagen. er Und vor 4 Tagen. was spricht noch für eine Thrombose? Was könnte noch? Ich habe extra gesagt, es ist plötzlich weggegangen. Ja, plötzlich Und weggegangen. es war einseitig. Es war auf einer Seite nur. Seit. Das müssen Sie sagen in der Prüfung. Wenn Sie sowas sagen, dann denkt der Prüfer, boah, die hat das kapiert, ne? Also müssen Sie sagen, für eine Lungenembolie spricht die Luftnot, die Schmerzen. Und wissen Sie, was Sie nicht gefragt haben? Sie haben vergessen zu fragen, ob die Schmerzen atemabhängig sind. Ja. Ne? Egal. Also dafür spricht, ich hätte Ihnen gesagt, dass die Schmerzen atemabhängig sind, die atemabhängigen Schmerzen, die Luftnot spricht dafür und die einseitige schmerzhafte Beinschwellung vor 4 Tagen, die plötzlich kam und plötzlich wieder weggegangen ist. Eigentlich geht die Thrombose ja nicht weg, aber ich habe das extra gesagt, weil wenn die Schwellung am Bein weggeht, ne, wo ist die denn? Die ist dann in der Lunge irgendwo, die Thrombose. Ist weggegangen, der Embolus, ne? Hat ein thromboembolisches Ereignis jetzt gehabt. Okay, dafür spricht das, ne? Sehr gut, super. Okay, was noch? Was kommt noch in Frage? Kolonkalzium. Was kommt noch? Und genau, ja, genau. Und deswegen habe ich eigentlich auch gesagt, damit es einfacher wird für Sie, darauf zu kommen, dass es eine Lungenembolie ist, er hat eine Krebserkrankung in der Anamnese. Und auch, ich Das denke, Allerwichtigste ist die Krebserkrankung in der Familienanamnese. Er neigt zu Thrombosen. Er hat eine bösartige Erkrankung. Deswegen habe ich das gesagt. Einseitige Schwellung und die Luftnot. Eigentlich ist das ganz klar. Durchfall auch, ich glaube, eine Neigung hier. Nee, so Elektrolyt, Nein, nein, nur nein. Krebs, Sie okay. meinen Flüssigkeitsverlust und so und dass da halt wegen dieser, aber das Durchfall ist keine eigentlich Ursache für eine Thrombose. Können Sie nicht sagen. Geht nicht in der Prüfung. Nicht allein, aber mit Ja, aber das will er nicht hören in dem Moment, der Prüfer. okay, Der ja. Prüfer, möchte hören, was er jetzt auch gesagt hat, die bösartige Erkrankung, Darmkrebs. Alle Patienten, die Krebserkrankung haben, alle neigen zu einer, haben eine erhöhte Thromboseneigung. Einseitige Schwellung, haben Sie ja gesagt, ne? Schmerzhafte, aber Sie haben nicht gesagt einseitig. Einseitig schmerzhafte Schwellung, die plötzlich weggegangen ist. Und seitdem das weggegangen ist, hat er Luftnot. Ja, was kann es denn sein? Der Thrombus hat sich gelöst und jetzt hat er eine Lungenembolie. Okay, super. Also erste Diagnose, es könnte sein, haben Sie gesagt, dass es ein Akut-Koronarsyndrom ist, KHK. Haben Sie erklärt, warum? Das war sehr gut. Zweitens haben Sie gesagt, das haben Sie erklärt, warum? Der Prüfer ist jetzt schon glücklich, so glücklich, alles super richtig gemacht, ne? Und was noch? Was könnte noch für eine Lungenembolie sprechen? Das könnten Sie vorher schon alles sehen. Zyanose. Und das sehen Sie auch. Sie meinen EKG. Da müssen, Sie müssen dann Körperkrebsanzeichen. den Prüfer fragen, was hat er denn EKG? Ne? Hat er Hebungen? Hat er Senkungen? Für eine KHK zum Beispiel. Und beim Lungenembolie müssen Sie den Prüfer fragen, ist er tachykard? Rechtschenkel. Ja, sehr gut. Hat er einen Rechtschenkelblock im EKG? Geblockt müssen. Und dann sagt der Prüfer, ja, Sie haben bestanden. Ja, er hat einen Rechtschenkelblock im EKG und er ist tachykard. Ist das klassisch für eine Lungenembolie? Ja. Ja, ist klassisch. Immobil Patient. Und Immobil ist er nicht, er ist nicht immobil. nee. Nee. Und schwindelig auch Passt auch zur ist in Lungenembolie, der. ne? Schwindel. Genau. Schwindelig sagen Sie bitte nicht, Schwindel hat er auch. Sagen Sie Schwindel. Ja. Okay. Super. Sehr gut. Super. Und dann weitermachen. Es könnte sich natürlich aber auch differenzialdiagnostisch. Was noch? Wissen Sie, es Aortoaneurysma, man müsste genau ein Aort, Aortendissektion. alles muss man ausschließen, Aortendissektion, aber sagen Sie ganz zum Schluss, was könnte es noch sein? Er hat gesagt, er hat Herzrasen, was könnte es noch sein? Ganz einfach. Ventrikulärtätigkeit, Herzrhythmusstörungen. Bitte nicht sagen ventrikuläre Tachykardie. Was Ja. passiert bei einer ventrikulären Die sind Ja, die so. Ventrikuläre Tachykardie ist lebensgefährlich. Okay. Es könnte sich Herz. hier um eine Herzrhythmusstörung handeln. Sagen Sie alles generell immer. Herzrhythmusstörung, zum Beispiel Vorflimmern. Ja? Kann ja sein. Ne? Kann ja sein. Das macht ja dann auch. Warum macht das Vorflimmern Luftnot? Warum? Weil bei Vorflimmern könnte einfach Thrombus im Nie sowas sagen. Vergessen. Das haben wir jetzt vergessen, nicht sofort, was Sie gesagt haben. Nein. Okay. Die dekompensieren. Die haben eine kardiale Dekompensieren. Dekompensation. Deswegen hat er Luft. Und wenn die schnell schlagen, Auswurffraktion ist nicht gut. Wir wissen nicht, wie seine Pumpfunktion ist. Egal, auch wenn die gut ist, wenn er sehr schnell schlägt. Alle Patienten, die 70 Jahre alt sind und ein Herzflimmern haben, schnelles Vorflimmern haben, die dekompensieren eigentlich immer. Könnte auch sein. Das ist die dritte super Differentialdiagnose. Aortendissektion haben Sie gesagt. Was könnte es noch sein? Sektion Das sind die wichtigsten. Was, noch was? Mamutujam Der Patient hat 70 Jahre alt und deswegen ich denke nicht eine arterielle Hypertonie. Hypertensive Entgleisung kann es zum Ja, Beispiel auch sein. Das sind einfache hypertensive Sachen. Entgleisung, aber mit Aber wissen Sie, Herzklappen. das Wichtigste haben Sie gesagt: Akutes Koronarsyndrom, ja, Myokardinfarkt, Ja. akutes Koronarsyndrom. Dann haben Sie gesagt, also Myokardinfarkt, akutes Koronarsyndrom haben Sie gesagt. Sie haben gesagt, Lumenembolie, haben Sie sehr gut erklärt, auch beides. Ja. Sie haben gesagt, Aortendissektion. Die wichtigsten, die drei wichtigsten Sachen haben wir ja schon gesagt. Ne? Hast du diese Das Diagnose? sind die Sachen, die lebensgefährlich sind, die drei, ne? Die muss man Ja. sofort ausschließen. Ja. Und was machen Sie im Labor? Was haben Sie im Labor gemessen? Was für Laborwerte haben Sie gemacht? Ich werde ja CK, CKMB, Troponin, um eine Sehr gut. Myokardinfarkt zu Genau. schließen und D-Dimere Auszuschließen. auszuschließen und D-Dimere um pulmonäre Embolie Was bestimmen macht man oder noch bei zu der schließen. Lungenembolie? Sie müssen noch einen Wert für die Lungenembolie machen. Pro-BNP. Probe. Pro-BNP ist erhöht. Warum ist das Pro-BNP bei der Lungenembolie erhöht? Weil dekompensierte Nein, Kardio. Rechtsherzbelastung. Das Rechtsherzbelastung. Rechtsherzbelastung. Das rechte Herz ist dekompensiert. Können Sie sagen, ist okay? Bin ich auch mit einverstanden? Oder sagen Sie einfach Rechtsherzbelastung? Ja. Super. Und was ist aber, ich will nur so fragen, Sie haben es zwar schon gemacht, welche Parameter hätten Sie gemacht, wenn Sie gedacht hätten, es ist nur eine Lungenembolie? Hätten Sie dann nur D-Dimere und BNP gemacht oder was hätten Sie noch gemacht? Bei Lungenembolie macht man drei Werte, muss man haben. D-Dimere, Pro-BNP, was sind die Parameter, die Prädiktoren, die aussagen, wie, Volutgasanalyse. nein, Troponin zählt auch zu den Parametern für den Lungenembolie. Atropin. Ja, wenn das Ah. Troponin erhöht ist, haben die eine schlechte Prognose, die Patienten und das BNP. Die D-Dimere zeigt nur an, da ist was im Gefäß. Aber über die Prognose sagt eigentlich nur Troponin und BNP was aus. Okay, das müssen Sie wissen. Okay, was machen Sie noch? Erhöhte Ja, Blut. D-Dimer nur Ausschlussdiagnose, eine Und wissen Sie, Trichose. was man auch macht bei der D-Dimere? Wenn er 70 Jahre alt ist, nehmen wir mal an, 0,5 ist die Grenze. Ab 0,5, wenn es höher geht, ist es positiv, ja? Aber der Patient ist 70 Jahre alt. Sie müssen das dann alterskorrigieren. Das heißt, wenn er 0,7 hat, ist das hoch? Nein. Ist auch nicht hoch. Ja. Warum? Zweimal oder dreimal erhöht dediğime werte eine bestätigt für eine Bir şey söyleyeyim Lüthenazı. size. Ders olarak bir dahaki sefere tekrar ders yapana kadar sadece bunu okumanızı istiyorum. Yani alterskorrigierte bilin ya da Alter'ya göre de değişiyor D-Dimer. Yani man kann es alterskorrigieren. Aber es ist völlig egal. Onu şu anda yapmıyoruz. Biz sadece Fachsprachenprüfung yapıyoruz. D-Dimer erhöht oder nicht erhöht. Und die D-Dimer war bei den Patienten extrem erhöht. BNP war bei 10.000 extrem erhöht. Und das Troponin war auch erhöht. Aber die CK und die CKMB waren normal. Und Sie machen natürlich auch noch das CRP, Sie machen noch Blutbild. Ne? Warum machen Sie noch CRP, wenn Sie denken, das ist eine Lungenembolie, ist Luftnot trotzdem? Weil die immer eine so eine Infarktprognose. Pneumonie. Ja, sehr gut. Und was machen Sie dann als nächstes dann? Ich Ach so, und die werde D-Dimere, wenn die D-Dimere erhöht ist und auch das Troponin, könnte ja auch eine Aortendissektion sein. Ne? Bei der Aortendissektion machen Sie auch D-Dimere und Troponin, gell? Okay? Okay. Arterielle BGA war super, sehr gut. EKG Rechtschenkelblock oder Hebungen, Senkungen, ne? Und dann? Und was machen Sie jetzt als Diagnostik, als allererstes? Labor haben wir gesagt. Labor ist gut. Wir Echokardiographie und CT-Angiografie. einfachste und erstmal Echokardiografie, einfachste Untersuchung, ne? Warum? Was sehen Sie dann? Ich kann Herz ja rechte Herzbelastung sehen. Sehr gut. Super. Sehr gut. Und was können Sie noch sehen, wenn es eine KHK ist? Herzwandbewegungsstörungen Sehr gut, und genau. Oder eine eingeschränkte Pumpfunktion Pumpenfunktion. auch, ne? Pumpenfunktion auch Und können Sie können auch die wir Klappen sehen, ob beurteilen. das ein Klappenfehler ist. Ach Klappen. so, was ich vergessen habe. Ältere Leute können auch eine Aortenklappenstenose haben, ne? Das macht auch dieselben Beschwerden. Die haben auch ganz offene Aortenklappenstenose. Das müssen Sie alles nicht wissen, aber wenn Sie das sagen, haben Sie mehr Punkte in der Prüfung. Alles gut, das reicht. Okay, dann haben Sie das gemacht und als nächstes machen Sie dann, CT-Angiografie. dieser Patient hatte keine Rechtsherzbelastungszeichen im EKG, im Echo. Es war alles noch normal. Wenn die Patienten ein gutes, kräftiges Herz haben, ein gutes, kräftiges Herz haben, dann können die das eine ganze Zeit rekompensieren. Die haben nicht sofort eine Rechtsherzbelastung, okay. Und dann schicken sie die jetzt zum CT, ne? Und im CT hatte er beidseits eine zentrale massive Lungenarterienembolie. Was machen Sie dann mit den Patienten? Ich werde Sehr Heparin-Therapie gut, genau. Und dann kommt einleiten. der Patient hin. Und der Patient kommt auf eine Überwachungsstation oder auf die Intensivstation, ne? Der muss überwacht werden. Intensivstationen. Ja, je nachdem. Manche Häuser haben auch eine CPU. Wenn der Patient ist ja jetzt nicht so instabil, ne? Der ist ja, ne, BGA war jetzt nicht so schlecht, die Sättigung war nicht so schlecht, den kann man auch auf die CPU legen. Aber normalerweise in kleinen Häusern geht es auf die Intensivstation.